Heidelberg steht auf. Sanimus, die Stimme der Stumm. Und für den Rest heißt es Raffe. Kein Märzkind und dennoch ist er wieder da. Voll Kälte wie Viking, alter Nachgeschmack wird bitterer. Lyriker mit Smucke, nur ein Herz wie ein Physiker. Spukkugeln und Kritiker werden zum Superlistiker. Auf Wegen voller Hass und Gewalt. Doch durch Achtung vor Altjung verschafft er sich Halt. Denn der Staat sagt positiv gedacht, das ist falsch. Nur sind die Gläser zwar nicht halb leer, doch halb voll mit Alt. Es ist zwar bei wenig Menschen beliebt, doch die ihn kennen, wissen wie viele heute kämpfen für Musik. Magic bedeutet auf Iranisch Stift, auf Englisch Magie und ich vereine beides in einem als bester MC. Das ist Animal. Sein Aussehen erinnert eigentlich gerade an einen vorbildlichen Jungen, das erzählte ich einem alten Mann. Er blickte auf und sagte dann: Begrüßt wirst du zwar nach Aussehen, aber verabschiedet nach Verstand. Animal. Rapper gehen und neue kommen jeden Tag in die deutsche Szene. Sie nehmen sich und nehmen, doch ich bleibe hier bestehen. Schreibe bis sie gestehen. Verdammt richtig ist es. Animal. Rapper gehen und neue kommen jeden Tag in die deutsche Szene. Sie nehmen sich und nehmen, doch ich bleibe hier bestehen. Schreibe bis sie gestehen. Anima, zeig mir die Wahrheit. Verdammt wichtig ist es. Anima. Als seine Mutter schwanger mit ihm war, gab ihr eine Nazi-Hure einen Faustschlag in ihren Magen. Schwör bei Gott, dass sie es war. So erzählt mir nichts von Toleranz. Ich kenn Faschismus schon bevor meinem allerersten Tag. Das ist Anima. Ein Deal wär für ihn denkbar schlau. Dennoch release er so, weil er euer Geld nicht braucht. Sie fragen sich, wieso ein Junge aus der Kleinstadt mehr Probleme sieht als Jungs aus der City. Denn hier fällt's mehr auf. Und das ist Anima. Von Tag zu Tag noch abgefuckter auf der Stasi. Sie hacken uns den Happen ab und halten uns für Rattenplage. Werden selber satt für arme Gesetze wie Attentate. Darum starte ich ab heute als der Kanaken-Advokat. Ein Rapper weder simpel noch plump, weder blind oder dumm. Bring mit Sinn auf den Punkt, was die Kinder seit rund 30 Jahren hier durchleben. Sprech für ihre Seelen, darum auch die Stimme der Stumm. Das ist Anima. Rapper gehen und neue kommen jeden Tag in die deutsche Szene. Sie nehmen sich und nehmen, doch ich bleibe hier bestehen. Schreibe bis sie gestehen. Anima, zeig mir die Wahrheit. Verdammt richtig ist es. Anima. Rapper gehen und neue kommen jeden Tag in die deutsche Szene. Sie nehmen sich und nehmen, doch ich bleibe hier bestehen. Schreibe bis sie gestehen. Anima, zeig mir die Wahrheit. Verdammt richtig ist es. Anima. Verdammt richtig. Sanimus, Heidelberger Löwe, die Stimme der Stumm. Anima, zeig mir die Wahrheit. Es kann losgehen. Anima. Animus, zeig mir die Wahrheit.